HR2 Kultur zum Nachhören. Wissenswert. Wer schon immer einmal wissen wollte, wie viele Beatles-Sänger auf den Frankfurter Römerberg passen, war am Samstag dort genau richtig. Bei einer Mitmachaktion des Deutschen Chorfestes schmetterten rund 7000 Menschen Beatles-Hits und unterstützten damit die Kampagne »Eine Stunde gegen den Hunger« der Welthungerhilfe. Es gehörte zu den Höhepunkten des Deutschen Chorfestes, das gestern nach 4 Tagen zu Ende ging. Unter freiem Himmel versammelten sich am Samstag um 14 Uhr für eine Stunde lang tausende Sänger auf dem Römerberg, um gemeinsam bekannte Beatles-Lieder wie »Hey Jude« oder »Yellow Submarine« zu singen. Das berichtet die Frankfurter Neue Presse am 11. Juni 2012. 42 Jahre und 2 Monate sind vergangen seit dem offiziellen Ende der Beatles, aber die Beatlemania geht weiter. Ebenfalls im Juni 2012 bringt die afroamerikanische Sängerin Roberta Flack ein neues Album heraus. Let It Be, Roberta. Roberta Flack sings The Beatles. Ein ganzes Album mit Songs der Beatles, darunter auch In My Life, der nachdenkliche Rückblick auf ein Leben. Von John Lennon im Alter von 25 Jahren aufgenommen, Roberta Flack ist genau 3-mal so alt. Die Strahlkraft der Beatles hält an, auch im 21. Jahrhundert. There are places I'll remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. Noch einmal In My Life, gesprochen mit der Würde und Autorität eines bald 70-Jährigen. Nein, nicht irgendeiner. Die gravitätische Stimme gehört dem einzig wahren James Bond und dem sexiest man des 20. Jahrhunderts. 1999 wird Sean Connery vom People Magazine zum Sexiest Man of the Century gewählt. Ein Jahr vorher spricht er mit dem Sex-Appeal des nicht mehr ganz jungen Mannes die Lebensbilanz der Beatles aus dem Jahr 1965. Eine Art Lebensbilanz ist auch das Album, von dem diese Aufnahme stammt. In My Life, so nennt George Martin 1998 eine Sammlung von Beatles-Songs. Untertitel With Heroes and Friends. Freunde und Helden wie Vanessa May, Phil Collins oder Bobby McFerrin und eben Sean Connery interpretieren die Songs der Fab Four. Das ist nicht weiter aufregend, aber eine gute Gelegenheit, diesen George Martin zu würdigen. In einem Interview mit dem Stern 1998 sagt der Entdecker, der Produzent und das musikalische Genie hinter den Beatles: Ich war der Boss. Ich habe dafür gesorgt, dass ihre Ideen funktionieren. George Martin, ein versierter Musiker und fast eine Generation älter als die 4 Jungs aus Liverpool. Dieser George Martin kanalisiert die Energien der Band und ersetzt ihren Erfindergeist in immer neue Sounds um. Ohne den Mann im Hintergrund hätte es die musikalischen Quantensprünge in knapp 10 Jahren Bandgeschichte nicht gegeben. George Martin ist 72, als er sich mit In My Life in den Ruhestand verabschiedet. Im Interview wird er nach all den nachgeborenen Bands gefragt, die sich an den Beatles orientieren. Gerade in den 90ern ist der Britpop auf dem Höhepunkt und Bands wie Oasis oder Blur feiern Triumphe mit einer sehr Beatlesken Musik. George Martin vergleicht Pilzköpfe mit Käfern und plädiert für den Fortschritt. Orientieren dürfen sie sich gern, die meisten aber imitieren und darin sehe ich keinen Sinn. Ich meine, der neue Beatle orientiert sich auch am alten Beatle. Aber es ist doch ein völlig neues Auto. Beim Konstrukteur und Architekten der Beatles klingt auch eine gewisse Wehmut an. Da wäre doch noch einiges möglich gewesen. Die Beatles waren mit Sgt. Pepper und Abbey Road an der Grenze zu einer neuen Form der Klassik. Aber es fehlten die technischen Mittel, um den entscheidenden Schritt zu tun. In der elektronischen Tanzmusik von heute höre ich viel von dem, was wir damals nicht verwirklichen konnten. George Martin, Jahrgang 1926. Er trauert mit 72 Jahren den verpassten Chancen der elektronischen Musik nach. Zur selben Zeit kopieren junge Britpopper wie Oasis den Sound der Beatles aus den 60ern und schwingen sich auf zum Hüter des nationalen Kulturerbes. So ganz hat sich George Martin dann doch nicht verabschiedet. Nicht von den Beatles und nicht von dem Gedanken, was da noch so möglich gewesen wäre. Wir schreiben das Jahr 2006. Zusammen mit seinem Sohn Giles Martin führt der mittlerweile 80-jährige George Martin die Beatles ins digitale Zeitalter. Ins Zeitalter der unbegrenzten Remixability. Als Auftragsarbeit für eine Show des Cirque du Soleil jagen Giles und George Martin die Klassiker der Beatles durch die Remix-Maschine. So entsteht ein Reigen von sogenannten Mash-Ups, also Elemente aus verschiedenen Beatles-Songs zusammengemixt zu etwas Neuem. Der Effekt ist eine Art Memory-Spiel für Beatles-Fans oder auch ein Puzzle. Der Name des Spiels? Love. Einfach nur Love. So heißt die Show des Cirque du Soleil, so heißt das Album. Paul und Ringo, die überlebenden Beatles, sind begeistert. Die Fans sind gespalten, es gibt einen Grammy und einen Hauch von Beatlemania im 21. Jahrhundert. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the patrol. Die Beatles des 21. Jahrhunderts, zumindest was Reichweite und Reichtum angeht, was Popularität und mediale Präsenz angeht, das sind Rapper wie Jay-Z. Ihre Texte gehen in die Alltagssprache ein, ihre öffentlichen Auftritte werden zu Happenings, ihre Ehen und ihre Scheidungen beschäftigen den Boulevard. Der New Yorker Sean Carter alias Jay-Z ist der reichste und erfolgreichste Rapper der Gegenwart. Mit seiner Gattin Beyoncé, ihrerseits ein Pop-Superstar, bildet er ein Traumpaar mit hohem Glamour-Faktor, wie man so sagt. Ein etwas anderer Glamour als damals bei John Lennon und Yoko Ono. 99 Problems ist einer der Hits aus dem Black Album von Jay-Z. Helter Skelter ist einer der Hits aus dem White Album der Beatles. Und so klingt beides zusammen. 99 Problems und Helter Skelter. Jay-Z rappt mit den Beatles. Verantwortlich für diesen Mashup ist der amerikanische Produzent Danger Mouse. Danger Mouse, ein sprechender Name. Mit jedem Mausklick lauert die Gefahr, vor allem fürs Urheberrecht. Im Jahr 2004, also zwei Jahre vor Love, dem offiziellen Remix-Projekt des Beatles-Produzenten George Martin, produziert Danger Mouse sein Grey-Album. Das graue Album ist ein Mix aus dem weißen Album der Beatles und dem schwarzen Album von Jay-Z. Für diese digitale Bastelarbeit kassiert Danger Mouse begeisterte Kritiken und viel Ärger. Die Urheberrechte sind nicht geklärt. Das Grey-Album wird massenhaft aus dem Internet heruntergeladen, illegal, und löst so eine Debatte um künstlerische Freiheit und Urheberrechte aus. Eine Debatte, die bis zum heutigen Tag andauert. Alle wollten so sein wie die Beatles. Eine legendäre Rockgruppe. Wie ein magisches Märchen, das man kaum glauben möchte. Aber es ist wirklich passiert. 4 Jungs haben die Welt erschüttert. Der amerikanische Sänger Daniel Johnston erzählt noch einmal das Märchen von den Beatles. Ein Märchen, das mit den Jahren immer märchenhafter wird. Beatles Forever. Und das, obwohl die Band seit 42 Jahren nicht mehr besteht. Oder gilt Beatles Forever etwa deswegen, weil die Band seit 42 Jahren nicht mehr besteht? Müssen wir uns also am Ende bei Yoko Ono bedanken? Wir fuhren von Paris ins Amsterdamer Hilton, redeten im Bett eine Woche lang. Die Zeitungen fragten, was macht ihr da im Bett? Ich sagte, wir wollen nur etwas Frieden. Christus, du weißt, es ist nicht leicht. Es kann ziemlich schwer werden. Die Art, wie die Dinge so laufen, werden sie mich kreuzigen. The Ballad of John and Yoko erscheint 1969 als Single der Beatles. De facto ist es ein Song von John Lennon, seine Ballade von John und Yoko und von den verrückten Dingen, die sie gemeinsam tun. Zum Beispiel ein Bed-In für den Frieden im Hilton Hotel zu Amsterdam. Wie die Dinge so laufen, werden sie mich kreuzigen, singt John Lennon. 11 Jahre später wird ihn ein durchgeknallter Fan erschießen. Da sind die Beatles längst Geschichte oder ein Märchen aus uralten Zeiten. Die Band ist zu klein geworden für 4 Egos, die Jungs sind Männer geworden, die berühmtesten Popstars ihrer Zeit in einem extrem beschleunigten Jahrzehnt. Das passt alles nicht mehr rein in eine Boygroup. In der Öffentlichkeit ist die Schuldige schnell ausgemacht. Yoko Ono, die böse Hexe aus Japan mit ihren Kunstmacken, sie hat die Beatles auseinandergetrieben. Und vielleicht ja auch Linda Eastman, die neue Frau von Paul McCartney. Auch sie hat ja musikalische Ambitionen. If it is Yoko and Linda's fault for breaking up the Beatles, can they have the credit for the great music that each of us have made individually? Wenn Linda und Yoko schuld sind am Ende der Beatles, dann sollten wir doch dankbar sein, dass sie auch den Credit für die Musik bekommen, die wir einzeln machen. Und sollten wir nicht dankbar sein, dass sich die Beatles getrennt haben im April 1970? Im Spätherbst ihrer Jugend, noch keiner hatte die 30 erreicht. Lieber rechtzeitig die Kurve kriegen und aufhören, bevor hässliche Fotos die Runde machen und öde Platten. Die Rolling Stones haben die Beatles um 42 Jahre überlebt. Nicht zu ihrem Vorteil, meint der Schriftsteller Franz Dobler und erinnert nochmal an Yoko Ono. Viele werfen ihr vor, die Beatles getrennt zu haben. Warum wirft niemand diversen Stones-Frauen vor, dass sie nicht die Eier hatten, die Stones zu trennen? Eier hat Yoko Ono allemal, um im Rock-Macker-Jargon der Rolling Stones zu sprechen. Dank ihrer Eier hat die böse Hexe den Beatles ein jahrzehntelanges Dahinsiechen erspart. Frei nach dem Motto, lieber ein Ende mit Schrecken, als rollen und rollen und rollen und rollen. Die Beatles werden einfach immer weiter existieren. Ich glaube, die Beatles existieren auch ohne uns. Hat George Harrison mal gesagt und er sollte recht behalten. Die Beatles existieren immer weiter. Und wenn sie nicht gestorben sind, now it's time to say goodnight, goodnight, sleep tight. Now the sun turns out. Sweet dreams for me. Sweet dreams for you.